Als Radfahrer verstehe ich das Anliegen der Fahrradaktivisten gut. Für mich gibt es kaum ein größeres Freiheitsgefühl, als mit meinem Rennrad auf der gesperrten Straße des 17. Juni Richtung Siegessäule zu fahren. Autofahrer sind im Straßenverkehr meine natürlichen Feinde, denen ich mit tiefem Argwohn begegne. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass sie beim Rechtsabbiegen den Schulterblick vergessen. Für das Anliegen der Fahrradfreunde kann ich viele rationale Argumente finden. Schließlich geht es um Umweltschutz und Sicherheit, manchmal sogar um Menschenleben. Gleichzeitig nutze ich auch Carsharing-Angebote. Kaum sitze ich im Auto, ändert sich meine Perspektive. Jetzt nerven mich die Radfahrer, die ohne Handzeichen auf die Autospur wechseln. Noch schlimmer sind die Fahrrad-Hipster, die nachts ohne Licht auf ihren Single-Speed-Bikes herumcruisen und glauben, man würde sie gut sehen, nur weil sie selbst alles gut sehen können. Und am allerschlimmsten sind die Sonntagsfahrer aus der Provinz, die mit touristischen Veranstaltern wie Berlin on Bike in unkoordinierten Kolonnen auf der Straße nebeneinander herradeln, bis mal wieder einer in den Schienen der Tram stecken bleibt. Der Drang, sich mit einem Stamm zu identifizieren und für diesen Stamm zu kämpfen, ist tief in uns verwurzelt. Weil in der modernen Kultur am freien Markt viele solcher Stämme zur Auswahl stehen, beispielsweise Antifa, Skinheads, Christen, Muslime, Jäger, Veganer, Polyamoröse, Retro-Computerspiel-Liebhaber und Apple-Benutzer, können wir uns frei entscheiden und manchmal sogar gleichzeitig Mitglieder von Stämmen sein, die sich bekämpfen. Doch woher entspringt überhaupt unsere Stammesmentalität?